Flimmer, Theater, Mutter und Vater haben kein Wort. Sitzen im Sessel beim bunten Kessel, mich treibt es fort. Leben, nur Leben, nur Leben, viel mehr muss ja nicht sein. Aber Leben selber eben, nein. Nicht nur die Herren sehen, die aus dem Fernsehen und das Ballett folgen den Listen nach Po und Brüsten, danach noch im Bett. Leben, nur Leben, nur Leben, viel mehr muss ja nicht sein. Aber Leben selber.